Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So yesterday we learned that we must not worry whether the world loves us or hates us. Gestern haben wir gelernt, dass wir uns keine Sorgen darüber machen müssen, ob die Welt uns liebt oder hasst. What helped me a lot? Mir hat es sehr geholfen. It was to understand the two kingdoms. Die beiden Reiche zu verstehen. Once I understood that the two kingdoms are totally opposite. Sobald ich verstand, dass die beiden Reiche völlig gegensätzlich sind. And they will always clash. Und immer aufeinanderprallen werden. It was just so much easier in many ways. Wurde vieles einfacher. Because now I know if I live in the kingdom of the light. Denn jetzt weiß ich, dass wenn ich im Reich des Lichts lebe, there has to be a permanent friction and clash for the kingdom of darkness. Es ständig zu Reibungen und Konflikten mit dem Reich der Finsternis kommen muss. Therefore, Jesus made it very clear. Deshalb stellt Jesus sehr deutlich klar, that the kingdom of darkness and the kingdom of light, they don't mix. Dass das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts nicht miteinander vereinbar sind. They've hated me, they're going to hate you too. Er sagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. So get ready. Mach dich also bereit. Verse 14. Vers 14. Yet we can be assured that we have been translated from spiritual death into spiritual life because we love the family of believers. Wir können jedoch sicher sein, dass wir vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben übergegangen sind, weil wir die Familie der Gläubigen lieben. And then the Passion puts it really strong here. Und dann drückt es die Passion-Übersetzung hier sehr stark aus. A loveless life remains spiritually dead. Ein liebloses Leben bleibt geistlich tot. A loveless life is spiritually dead. Ein liebloses Leben ist also geistlich tot. Well, that's what the Bible actually says, even if you look at the original Greek. Nun, das sagt die Bibel tatsächlich, wenn man sich das griechische Original anschaut. It's exactly the way the Passion said it, just not as picturesque, but it's the exact same meaning. Das ist genau das, wie es in der Passion-Übersetzung steht. Nur weniger bildhaft, aber es bedeutet genau dasselbe. So look what John says. Schau, was Johannes sagt. John said that we can be assured, which means it's the guarantee. Er sagt, dass wir sicher sein können. Das heißt, es ist garantiert. That we have moved from spiritual death into spiritual life, and of course the Greek word is zoe here. Dass wir vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben übergegangen sind. Natürlich ist hier das griechische Wort für Leben zoe. Because we love the family of believers. Weil wir die Familie der Gläubigen lieben. Now let's look at this verse. Schauen wir uns diesen Vers an. Since I believe the Bible is absolutely true. Da ich glaube, dass die Bibel absolut wahr ist. Here we are told that the evidence of our spiritual life, our conversion, our transformation from death to life. Wird uns hier gesagt, dass der Beweis für unser christliches Leben, unsere Bekehrung und unsere Verwandlung vom Tod zum Leben darin besteht. Is that we love the family of God. Dass wir die Familie Gottes lieben. Since the Bible makes it so clear. Da die Bibel dies so deutlich macht. I could question your spiritual life if you don't love your brothers and sisters. Könnte ich dein geistliches Leben in Frage stellen, wenn du deine Brüder und Schwestern nicht liebst? Based on this truth of the Bible. Basierend auf dieser biblischen Wahrheit. It doesn't even make sense to say I believe in God and not walk in love. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich glaube an Gott und dabei nicht in Liebe zu leben. Because God is love. Denn Gott ist Liebe. That's what John teaches us very clearly. Das lehrt uns Johannes sehr deutlich. To say I believe in love, which of course God is love. Zu sagen, ich glaube an die Liebe, was natürlich Gott ist, der die Liebe ist. And not pursue a lifestyle of loving is complete contradictory. Und keinen Lebensstil der Liebe anzustreben, ist völlig widersprüchlich. And John says, if you really are spiritual life, prove it by the way you love. Johannes sagt, wenn du wirklich geistlich lebendig bist, beweise es durch die Art und Weise, wie du liebst. It's so easy to talk about that we are Christians. Es ist so einfach, über das Christsein zu sprechen. It doesn't cost too much. Es kostet nicht viel. Anybody can say, yes, I'm a Christian too. Jeder kann sagen, ja, ich bin auch Christ. But shouldn't we be allowed to ask for evidence? Sollten wir nicht das Recht haben, Beweise zu verlangen? I believe we should be. Ich glaube schon. So if I ask you, hey, are you a Christian? Wenn ich dich also frage, bist du Christ? And you say, yes, I am. Und du sagst, ja, das bin ich. I should have the right to say, let me watch you closely for the next 4 weeks to see if you really love all the brothers and sisters in the world. Dann sollte ich das Recht haben zu sagen, lass mich dich in den nächsten 4 Wochen genau beobachten, um zu sehen, ob du wirklich alle Brüder und Schwestern auf der Welt liebst. And if you don't, wenn du sie nicht liebst, I have a right to question your Christianity. Habe ich das Recht, dein Christsein in Frage zu stellen. We've made Jesus our Savior, but so many Christians have never made him their Lord. Wir haben Jesus zu unserem Erlöser gemacht, aber so viele Christen haben ihn nie zu ihrem Herrn gemacht. According to John, the evidence of having moved from spiritual death to spiritual life is not speaking in tongues. Laut Johannes ist der Beweis dafür, dass man vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben übergegangen ist, nicht das Sprechen in Zungen. It's not casting out devils. Nicht das Austreiben von Dämonen. It's not healing the sick. Nicht das Heilen von Kranken. It's not building a big ministry. Nicht der Aufbau eines großen christlichen Dienstes. Didn't Jesus himself say that one day many will come to me? Hat nicht Jesus selbst gesagt, dass eines Tages viele zu ihm kommen? And they will tell me that they've done all these great supernatural things. Und ihm sagen, dass sie all diese großen übernatürlichen Dinge getan haben. And Jesus will tell them, depart from me, I never knew you. Und Jesus wird ihnen antworten, geht weg von mir. Ich habe euch nie gekannt. When Jesus said, I never knew you, again, the Greek word is, I never had an intimate relationship with you. Wenn Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt, bedeutet das griechische Wort, ich hatte nie eine intime Beziehung zu euch. Jesus makes it very clear. Jesus macht sehr deutlich. It's not the supernatural actions that you do that are important to him. Es sind nicht die übernatürlichen Handlungen, die du vollbringst, die ihm wichtig sind. It's important to him to truly love. Ihm ist es wichtig, dass du wirklich liebst. Remember what Jesus said? Erinnerst du dich, was Jesus gesagt hat? I was sick and you never visited me. Ich war krank und ihr habt mich nie besucht. I was in prison and you never cared about me. Ich war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. I was hungry and you never gave me any food. Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. And the people said, well, we never saw you that way. Und die Leute antworten, so haben wir dich nie gesehen. And then Jesus makes it clear, yeah, because you ignored the least among you and you didn't do anything for them. Daraufhin stellt Jesus klar, ja, weil ihr den Geringsten unter euch ignoriert habt und nichts für sie getan habt. So Jesus taught us our spirituality is measured by the way we love. Jesus lehrt uns also, dass unsere Geistlichkeit daran gemessen wird, wie wir lieben. Don't try to convince people that you are a Christian by all the great miracles that you do. Versuche nicht, die Menschen durch all die großen Wunder, die du vollbringst, davon zu überzeugen, dass du ein Christ bist. Convince them by truly loving all of the family of God. Überzeuge sie, indem du die ganze Familie Gottes wirklich liebst. In the Greek and also in the New King James, the last statement says something like this. Im Griechischen und auch in der New King James Version heißt es im letzten Satz von Vers 14, He who does not love remains in death. Wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Tomorrow I will talk a little bit more about this. Morgen spreche ich ein wenig mehr darüber. See you guys tomorrow. Bis morgen.